es ab jetzt. Mund auf, Schwanz rein. Nein, ihr jagt uns überhaupt keine Angst ein. Macht ihr nochmal den Mund auf, kriegt ihr den Schwanz rein. Das Leben ist ne Kiste voll Scheiße. Der Albtraum ist real wie die mittlere Reife. Es gab nicht eine Nacht, in der ich nicht im Bett lag und mir mal wieder dachte, was war das für ein Dreckstag. Ich meine, es ist echt hart, wenn du nicht in das Netz passt. Kein Plan vom Gesetz hast, komm her und es setzt was. Und noch mehr, wenn du Pech hast. Ja, du hast recht, das kriminelle Potenzial meiner Freunde ist echt krass. Bei allem, was sie tun, lassen sie nur ihre Wut raus. Blut rein, Blut raus, viel schlimmer als du glaubst. Und deshalb wollt ihr, dass wir unten bleiben, doch nix da. Wenn sie toben, ist das unser Weg nach oben, ihr Wichser. Und ich sag, die da oben halten uns von Grund auf ganz klein. Deshalb heißt es ab jetzt Mund auf, Schwanz rein. Nein, ihr jagt uns überhaupt keine Angst ein. Macht ihr nochmal den Mund auf, kriegt ihr den Schwanz rein. Sie halten uns von Grund auf ganz klein. Deshalb heißt es ab jetzt Mund auf, Schwanz rein. Unseren ganzen Freunden jagt ihr auch keine Angst ein. Macht doch ruhig nochmal den Mund auf, ihr kriegt den Schwanz rein. Dieses Leben ist so schmutzig und von wegen Gartenleben, ich bin ewig nur das Schlusslicht. Das ist das Gegenteil von lustig. Guck, ich regel das mit Schlägen, denn sonst sehen sie meinen Frust nicht. Ich will hier nicht sterben, ich muss raus hier. Sag mir, was du brauchst und ich klaus dir. Beste Ware, glaub mir. Meine Zukunft sieht zwar ätzend aus, doch egal, was das Leben mit sich bringt, ich mach das Beste draus. Denn ich weiß, es dauert nicht mehr lange. Dann tanzt die geile Tola oben ohne an der Stange. Ich glaube, sie heißt Anne. Egal, ich hau ihr meinen Puller zur Belohnung auf die Wange. Die da oben halten uns von Grund auf ganz klein. Deshalb heißt es ab jetzt Mund auf, Schwanz rein. Nein, ihr jagt uns überhaupt keine Angst ein. Macht ihr nochmal den Mund auf, kriegt ihr den Schwanz rein. Sie halten uns von Grund auf ganz klein. Deshalb heißt es ab jetzt Mund auf, Schwanz rein. Unseren ganzen Freunden jagt ihr auch keine Angst ein. Macht doch ruhig nochmal den Mund auf, ihr kriegt den Schwanz rein.